Seid nach Gottes Reich ich trachte, seit ich Gottes Kind bin. Seit ich mich ihm anvertraute und Jesus mein Herr ist, hat mein Leben Sinn. Je mehr ich ihn diene, umso mehr werd ich frei. Ja, seit ich ihn liebe, fühl ich mich ganz neu. Denn ich weiß ganz sicher, der Herr ist mir treu. Je mehr ich ihm diene, umso mehr werd ich frei. Seit nach Gottes Reich ich trachte, seit der Herr mich regiert, seit ich Jesus in mir aufnahm und seit ich ihm diene, weiß ich mich geführt. Je mehr ich ihm diene, umso mehr werd ich frei. Ja, seit ich ihn liebe, fühl ich mich ganz neu. Denn ich weiß ganz sicher, der Herr ist mir treu. Je mehr ich ihm diene, umso mehr werd ich frei. Seit nach Gottes Reich ich trachte, seit sein Kommen ich seh, seit ich Gottes Wort gehorchte, ist Jesus die Richtung, in die ich mich dreh. Je mehr ich ihm diene, umso mehr werd ich frei. Ja, seit ich ihn liebe, fühl ich mich ganz neu. Denn ich weiß ganz sicher, der Herr ist mir treu. Je mehr ich ihm diene, umso mehr werd ich frei.